Tja. Ach, ja, da sitzt ja jemand. Hallo Stefan. Hallo. Also hier so von, wer jetzt eine Stereoanlage hat, so Dolby Surround System Besitzer, die werden jetzt wissen, mir gegenüber sitzt Stefan Schwarz, der dürfte unschwer im Wohnzimmer zu orten sein, wo das genau ist. Mir persönlich sitzt da direkt gegenüber. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wenn man so einen Soundprozessor hat. Aber das soll jetzt nicht unser Problem sein, sondern wir müssen eigentlich zum Thema kommen. Die Geschichte des Berufswunsches, frühe Berufswünsche, Berufsberatung, also alles, was damit zusammenhängt, wenngleich es ein bisschen zynisch klingen mag heutzutage, aber trotzdem wollen wir uns dem als historischen und aber auch gegenwärtigen Phänomen widmen. Stefan Schwarz ist wie immer Spezialist, auch für dieses Thema. Darf ich dich als erstes fragen, wo du herkommst oder was dich berechtigt zu behaupten, dass du jetzt Spezialist seist, heute auch für dieses Thema? Die Kompetenz für das Thema unseres heutigen Gespräches rührt aus meiner langjährigen Tätigkeit als Abteilungsleiter Lenkhilfen im Laufbahnausbesserungswerk der Bundesregierung. Die aber insgesamt zu diesem Karrierekombinat gehört. Ja, das ist eine laxe Formulierung, die wir aber selber bei uns im Laufbahnausbesserungswerk nicht so gerne hören. Du bist da Abteilungsleiter? Abteilungsleiter, ja. Das hat ja im Grunde, von der Ebene her ist das vergleichbar so einem hier Honorarkonsul oder Staatssekretär auch. Gibt es da eigene bürokratisch-protokollarische Ordnung für Abteilungsleiter in diesem Institut? Meine eigentliche Berufsbezeichnung ist, dass ich sage das schon, Abteilungsleiter Lenkhilfen. Ja. Und das ist ungefähr vergleichbar mit dem Rang eines Staatssekretärs und heißt aber konkret bei uns Dienstrang Lenkrad, Ministeriallenkrad. Ministeriallenkrad. Ist also dann auch die offizielle Anrede. Ja. Aber ich denke, wir... Von Untergebenen. Ja. Der ich ja nicht unbedingt bin, insofern bleiben wir beim vertraulichen Du. Wir kennen uns ja auch jetzt schon lange genug. Damals vom Fähnchen tragen noch. Aber weiter hier im Gespräch, wir wollen jetzt nicht hier biografisieren, sondern müssen natürlich versuchen, zu unseren Spiel, ich möchte fast sagen Spielregeln, gehört ja eigentlich auch etwas, was in der heutigen Zeit ja durchaus ungewöhnlich ist, nämlich der wirklich sachlich fundierte, aber auch kritische historische Exkurs, der Blick in die Geschichte zurück. Ja. Und das zwingt mir natürlich die Frage auf. Einen weiten Bogen schlagen. Weiten Bogen schlagen und überhaupt aus dem kleinsten Thema ein weites Feld zu machen. Eine Sache, die wir durchaus beherrschen, denke ich, und die wir auch dann wir sind dann auch im Nachhinein durchaus in der Lage, diese weiten Felder, die wir erst eröffnet haben, dann auch zu beackern. Ich bin guter Hoffnung. Zwar tief zu pflügen, kann man sagen. Überdies auch noch guter Dinge. Wenn gleich jetzt Ökologenseelen hier aufschreien mögen, aber thematisch sind wir durchaus Tiefpflüger. Im Unterschied zu den Tieffliegern und Flachzangen und was es da sonst noch gibt. Gut. Ja. Wir wollen gleich weiterschreiten zu einer weiteren, ich möchte sagen, zu einem Wendepunkt des Berufswunschdenkens, zu einer Zäsur in der Geschichte der Berufslenkung. Ja, ja. Das die ist im Grunde überschrieben, also Eingang in die Geschichtsbücher gefunden hat, unter der Überschrift das trojanische Beruferaten von Bagdad. Richtig. Das trojanische Beruferaten. Wann fand es denn statt? 24 Stunden vor Christi Geburt. Ah ja. Einen Tag vor Christi Geburt wurde Bagdad belagert von römischen Legionären und sie standen in einer Aufstellung von ungefähr 10 Legionen vor Bagdad, um die Stadt zu nehmen. Ringsrum um Bagdad. Mhm. Bagdad, eine Stadt damals auf in den... Damals auch in der Nähe von Avignon gelegen. Wie so vieles andere lag auch Bagdad damals in der Nähe von Avignon. Ja, das hat eine Tatsache, mit der sich die Geschichte heute... Der falsche Maßstab damals noch, weniger. Die Umrechnung noch nicht funktionierte. Dadurch lag es besonders nah. Also in den historischen Karten von damals lag Bagdad besonders nah bei Avignon. Während wenn man der Objektivität Rechnung tragen will, müsste man sagen, es lag nahe bei Avignon. Also um diese Maßstabsverzerrung zu korrigieren. Auf den historischen Karten der damaligen Zeit gab es zum Beispiel Amerika nicht. Da sollte es uns nicht weiter verwundern, dass auch Bagdad in der Nähe von Avignon lag. Aber das ist ein eigenes Kapitel, glaube ich, diese, also Kartografie und Wischfehler. Wir könnten dem gut und gerne ein anderes Gespräch widmen. Ja. Aber das soll uns heute nicht interessieren, sondern ich möchte zurückkommen auf das trojanische Berufe-Raten vor Bagdad. Ein Tag vor Christi Geburt. 10 Legionen römischer Legionäre, Kohorten, standen rund um Bagdad, um die Stadt einzunehmen. Eine blühende Stadt, eine reiche Stadt, ein Zentrum des Handels damals. Und als die Bewohner von Bagdad an jenem Morgen, einen Tag vor Christi Geburt, zur Morgengymnastik auf die Stadtmauer traten, entdeckten sie, dass rund um die Stadt römische Legionäre standen. Was sie aber damals noch nicht wussten, sie sahen einfach eine Masse von Menschen mit Schilden, mit Spießen, mit Schwertern, die rund um die Stadt versammelt waren. Ja. Nun muss man sich vorstellen, die römischen Legionäre erblickten die fassungslosen Bagdalesen auf der Stadtmauer. Und teils im Scherz, teils aus höherer Absicht. Teils aber auch Zynismus. Ja, es mag ein guter Teil Zynismus dabei gewesen sein. Streckten sie den Bagdalesen, die sie einzunehmen gedachten, ihren Mittelfinger entgegen und riefen... Den ausgestreckten Mittelfinger entgegen. Und riefen... Ja, höhnisch kann man nicht sagen, aber das war sicherlich bei dem Gebrüll von 10 Legionen kaum zu verstehen, ob es sich um einen höhnischen Unterton handelt. Aber mit Sicherheit selbstbewusst, kann man sagen. Aber selbstbewusst, riefen ihnen selbstbewusst entgegen, was sind wir? Ja. Nun muss man sich das Gebrüll vorstellen. Im Grunde die kollektive Abwandlung eigentlich der Frage, wer bin ich? Ja, 10 Legionen stehen vor Bagdad und schreien den einzunehmenden Bagdalesen entgegen, was sind wir? Ja. Und damit nicht genug. Sie fuhren im Schreien fort und riefen, was sind wir? Sind wir A, landlose Bauern? Sind wir B, römische Legionäre? Oder sind wir C, Gewerbetreibende? Ja, die Verwunderung griff Raum in den bagdanesischen Gesichtern. Ja, und nun kann man sich natürlich vorstellen, dass die Bagdalesen, die in der Rechenkunst einigermaßen begabt waren, klugerweise, dummerweise, paradoxerweise, versuchten abzuzählen, als Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, C. Und als sich für C entschieden. Als versteckten Hinweis genommen haben. Ja, als versteckten Hinweis der römischen Legionäre. Ja. Von denen sie nicht wussten, dass es römische Legionäre sind. Keinesfalls. Sie haben also quasi B angekreuzt auf ihren Stimmzettelchen. C angekreuzt auf den Stimmzettelchen. Und dachten kollektiv, es wären 10.000 Gewerbetreibende. Ja. Nur sind 10.000 Gewerbetreibende auch für Bagdad ungewöhnlich, aber der Beruf des Gewerbetreibenden war in Bagdad hoch angesehen und so hat man ihnen die Stadttore geöffnet und Bagdad wurde, ohne dass noch ein Schlag gemacht werden musste, eingenommen, verheert, geschändet, gebrandschatzt und auch niedergebrannt dann am Ende. Im Grunde eine ganz fatale Auswirkung des prämohammedanischen Gebotes: Du sollst ja kein Bild von deinem Beruf machen. Ja. Ja. Die Unfähigkeit, also, sich vom eigenen Beruf ein Bild zu machen. Das Verbot, das prämohammedanische Verbot. Sich von anderen Leuten Beruf ein Bild zu machen. Ja. Und diese schmähliche Danebenraten. Und das in der Situation, wo jede Menge Bonuspunkte zu holen gewesen wären für die Bagdanesen, wenn sie denn B geraten hätten. Vielleicht wollen wir jetzt mal zu den skurrilen Momenten. Also wir müssen einfach radikal fortschreiten, weil die Zeit geht ja nicht minder langsam, als wir reden. In der Regel reden wir so ja schneller, als die Zeit verläuft. Aber wenn Reden mit einer gewissen Nachdenklichkeit, wie in unserem Fall, und Sachkenntnis gepaart sind, dann ist die Zeit oft doch schneller, sodass wir uns jetzt also konzentrieren müssen und gleich einen Sprung ins 20. Jahrhundert machen wollen, hin zu historischen Fehlentwicklungen, die aufs Engste verklammert sind mit fehlgeleiteten, berufswunschbegleitenden Maßnahmen. Wir können bei der Zahl 3 bleiben. Wir können bei der Zahl 3 bleiben, eigentlich, als Ausgangspunkt. Mit 3? Wieso mit 3? Ja, wenn wir uns die in der Neuzeit aufgeschriebenen und im Mittelalter hervorgebrachten Märchen ansehen, dann finden wir dort allzuhauf Feen, Märchengestalte, zauberische Fische, die in der Lage sind, Wünsche zu erfüllen. Ja. Und, wie es der Zufall will, und da sind wir auch schon wieder beim Thema, 3 Wünsche. 3 Wünsche. Also Feen, zauberische Fische, Kobolde, Trolle konnten Wünsche erfüllen. 3 Wünsche meistens. Ja, vielleicht kann ich meine Vorwegnahme jetzt nochmal erklären. Wir können natürlich nur zum 20. Jahrhundert kommen, wenn wir diese Nahtstelle zwischen Mittelalter und Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft jetzt nochmal kurz und kritisch beleuchten. Genau dem dient jetzt offensichtlich dein kurzer Exkurs, über den ich eigentlich schon nahezu hinaus war. Also die Diskurse, die im Mittelalter gehandelt wurden, die Märchendiskurse, behandelten also meistens 3 Wünsche. Ja. Und nach einer gewissen Standardisierung, Vereinheitlichung. Da gab es im Grunde eine gute Tradition auf dieses Angebot, du hast 3 Wünsche frei zu antworten. Ja, man muss sich vorstellen, dass im 14. Jahrhundert fast alle Märchen, irgendwelche Märchengestalten aufwiesen, die 3 Wünsche freigaben. Ja. Und auf diese 3 Wunschfreigaben wurde fast immer geantwortet. Ja. Man denke ja nur an Ilsebill, also an diesen fiesen Fisch von Ilsebill. Ilsebill, ja. Mine froh die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. Ja, ja. Kennt jeder. Ja, ja. Ja. Das war die Frau von dem Fischer. Soll ja so eine amerikanische Märchengestalt sein. Das Märchen kommt aus Nordamerika und der Fischer hieß auch selber Bill. Ah ja. Deswegen, damals hatten die Frauen noch keinen eigenen Nachnamen und hatten Nachnamen den Vornamen ihres Ehegatten. Ja. Und die ist damals Ilsebill. Und die spöttische Geister riefen sie dann gerne auf der Straße. Der Fischer hatte ja selber einen Nachnamen, den er freilich bei der Eheschließung seiner Frau nicht vermacht hatte. Darum hieß sie ja Ilsebill, der Fischer hieß Bill Clinton. Normalerweise heutzutage würde sie natürlich in der Doppelnennung Ilsebill Clinton heißen. Das aber nur am Rande. Ja. Wie gesagt, es gab 3 Standardwünsche, die von den jeweiligen Märchengestalten freigegeben wurden und von den Adepten der Märchen auch immer standardgemäß beantwortet wurden. Wenn sie gefragt wurden, ich habe 3 Wünsche frei, immer lebe die Sonne, Frieden in Europa und Geld, wofür man sich was kaufen kann. Ja. Damit, das war ja eigentlich ein Kriterium stabiler Gesellschaften. Ja. Klare Antworten und so konnte eine Gesellschaft funktionieren. Da hielt dann aber natürlich gerade, sagen wir so, in der Mitte des 17. und 18. Jahrhundert hielt natürlich der fatale Geist der Aufklärung Einzug auch hin in diesen Märchenbereich hinein und führte zu einer Veregoistisierung des Wunschdenkens. Anspruchdenken griff Raum. Das Wunschdenken wurde Individualismus und die Leute konzentrierten sich auf ihre ureigensten Belange und ihre ureigensten Bedürfnisse und Wünsche und wünschten sich da natürlich. Wir kommen in eine materialistische Gesellschaft, um es kurz zu sagen. Wir kommen in eine materialistische Gesellschaft. Also kann man es auch sagen. Und das profanisiert natürlich die Wünsche. Ja. Die Ablösung der modernen Hochreligionen durch einfaches materielles Wunschdenken, die Standardwünsche immer lebe die Sonne, Frieden in Europa und Geld, wofür man sich was kaufen kann, und das kam dann zu einer neuen, 300 Jahre gut gehandelt wurden abgelöst von neuen kleinen Wünschen. Läppischen, profanen Wünschen, die natürlich eine enorme gesellschaftliche Sprengkraft besaßen. Also die Gebrüder Grimm haben dann einmal eine Untersuchung gemacht über den Wunschwandel innerhalb der Märchen. Und es stellt sich heraus, dass alle Märchen nach 1700 die Standardforderungen nicht mehr aufweisen, sondern stattdessen gewünscht werden an erster Stelle Lurex Leggings, an zweiter Stelle 5-Minuten-Terrinen. Und lass mich raten. Und an dritter Stelle Monchichis. So viel wie ins Kinderzimmer passen. So viel wie ein Kinderzimmer fassen kann. Monchichis. Damit war natürlich der Bestand der traditionellen mittelalterlichen Gesellschaft radikal gefährdet. Und das führte dann natürlich auch zu einer Veränderung der Wunschformel Gebenden. Niemand wollte mehr Märchen hören, in denen Lurex Leggings, 5-Minuten-Terrinen oder Monchichis gewünscht werden. Ja. Das heißt, in Europa immer lebe die Sonne und Geld, wofür man sich was kaufen kann, schon schlimm genug. Ja. Das heißt, dass sich die Märchengestalten selbst doch darauf einstellten und sofort sagt noch, du hast 3 Wünsche frei, aber sofort den Zusatz nachschoben, aber 2 davon müssen Berufswünsche sein. Richtig. Das ist ursprünglich Akkumulation. Wir haben den Beginn der kapitalistischen Gesellschaft, eine weitere Auseinanderdifferenzierung der Arbeitsteilung. Ja. Berufswünsche waren up to date. Und im Grunde auch die 3 Quellen und 3 Bestandteile ihres Institutes, aus denen dann ihr Institut erwachsen sollte. Selbstverständlich. In dieser Zeit. Ja. Berufswunsch, Berufslenkung. Ja. Jetzt Absprung ins 20. Jahrhundert. Wonach fragen? 20. Jahrhundert. Natürlich, die Jahreszahlen sind alle vierstellig, aber das schon eigentlich 1000 Jahre lang jetzt inzwischen mittlerweile. Nee, so können wir uns jetzt nicht einer neuen Frage nähern. Dann würde ich vielleicht doch nochmal einfach fragen nach besonders erhellenden Anekdoten, kritischen Anekdoten aus ihrer gegenwärtigen Tätigkeit als Ministeriallenkrat. Ja, das ist natürlich, das gibt mir Gelegenheit, einen kleinen Exkurs zu starten, um es nicht Seitenhieb zu nennen, gegen die nunmehr verblichene DDR. Ex-DDR. Ex-DDR. Die nunmehr verblichene ehemalige Ex-DDR. Man könnte auch sagen, die nunmehr verblichene ehemalige Ex-DDR. Habt ihr da in Bonn, gibt es da nicht schon doch irgendwie inzwischen eine protokollarische Sprachregelung dafür? Ja, das ist je nachdem, wie weit man in seiner Karriere fortschreiten will, benutzt man entweder drei Adjektive, zwei oder ein. Ja, aber das ist auch sicher der Bonner Formulierungsfreiheit überlassen. Gewissermaßen. Ja, wir haben damals mit einigem Interesse, aber auch mit einem gewissen Schmunzeln verfolgt, wie in der DDR versucht wurde, so etwas wie eine Berufsberatung zu etablieren. Die Berufsberatung widerspricht ja eigentlich dem Anliegen des Sozialismus. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Also in den ersten Schriften von Marx findet sich ja die Formulierung, dass Sozialismus etwas sei, wo jeder alles sein könnte. Jäger, Sammler, Fischer, Kritiker, morgens, abends, je nachdem. Also dass die einfachen, dass die Einbindung der Menschen in Berufe aufgehoben wird. Das ist ja, wie ich mit einiger Genugtuung vermelden kann, gescheitert. Ja. Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? Nun, es ist ganz einfach. In der DDR wollten 80% aller Jugendlichen Lokomotivführer werden. Da man es sich in der Tradition des orthodoxen Marxismus aber versagte, berufslenkend auf diese Jugendlichen einzuwirken, gab es dann tatsächlich Ende der 80er Jahre 80% der Bevölkerung waren Lokomotivführer. Kann man lokalisieren. 1987 dürftig zu verhüllende Lokomotivführerschwemme in der ehemaligen Ex-DDR. Ja. Ja. Damit natürlich der Untergang der DDR eigentlich schon vorgezeichnet. Das Netz der Deutschen Reichsbahn reicht dann natürlich nicht aus, um 7 Millionen Lokomotivführer auf die Strecke zu schicken. Freie Fahrt zu gewähren. Damit entstand der Wunsch nach freier Fahrt. Zumal sich viele auch mit der klassischen Streckenführung nicht bescheiden konnten und also bis hin von Prag aus versuchten, gewissermaßen die Strecke zu verlängern, die zu fahren war. Ich will es mal in einem ganz kurzen Satz zusammenfassen. Man könnte eigentlich sagen, dass die Lokomotivführer die Totengräber der sozialistischen Gesellschaft waren. Ja. Das kann man so sagen. Ja. Damit ist natürlich im Grunde ein ironischer Nachtrag zu Marx. Ja, ein ironisch bitterer Nachtrag, je nachdem, auf welcher Seite der Geschichte, des geschichtlichen Rades man so aufdreht. Ja. Ja. Gut. Perspektiven Ihres Institutes. Wie sieht denn die Arbeit jetzt aus? Ich kann mir vorstellen, dass so ein Institut natürlich auch Zukunft schaffen will, Zukunft schaffen muss, sich nicht damit begnügen kann, traditionelle Berufsbilder umzulenken, also traditionelle Berufswünsche auf traditionelle Berufe umzulenken. Könntest du uns denn Einblick gewähren in so ein oder zwei demnächst von Ihrem Institut zu erwartende, vorzustellende neue Berufswünsche, Berufsbilder? Wir haben zwei ausgesprochene, ich darf das jetzt mal so salopp sagen, Berufshits. Berufshits für das Jahr 1994 und das wird einmal der Politikverdrießer sein. Ja. Wir haben uns hier an der herrschenden Politikverdrossenheit der Jugendlichen orientiert. Eine Erscheinung, die ja jetzt schon rumgeistert in der Gesellschaft unter den jungen Menschen, aber jeder Beobachter aber jeder Beobachter wird einschätzen können, noch ausgesprochen dilettantisch nur praktiziert wird. Mit das vielleicht zwei Wochenstunden. Dumme, unverstandene, naive Politikverdrossenheit, die unter den Jugendlichen herrscht. Und wir haben uns gedacht, dass es durchaus ein lohnendes Berufsziel wäre, Politikverdrießer zu werden. Also ein Mann, der sich unter die Jugendlichen aus Stadt und Land begibt und dort versucht, Politik argumentativ hochstehend zu verdrießen. Ja. Nicht einfach eine so dahinwabende, wabernde Stammtisch-Politikverdrossenheit zu pflegen, sondern Politikverdrossenheit auf einem begrifflich hochstehendes Niveau zu heben. Eben nicht Politikverdrossenheit als Laienspiel, sondern als souverän beherrschtes Handwerk. Von der emotionalen Ebene weg hin zu einem Politikverdrossenen, der durch den Politikverdrießer angeleitet wird, der weiß, warum er politikverdrossen ist. Ja. Der etwas sagen kann zu seiner Politikverdrossenheit. Ein zweites Beispiel? Ein zweites Beispiel will ich anbringen. Das ist, wir sehen uns ja gerade im Osten Deutschlands mit dem Phänomen konfrontiert, dass große Teile der Bevölkerung von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Ja. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung an dein Institut. Das kann man so nicht stehen lassen. Und wir werden das radikal wegkürzen. Es wird sich also wahrscheinlich 1994 so gestalten, dass nicht mehr, was weiß ich, in bestimmten Landstrichen Mecklenburgs 20% der Bevölkerung von Arbeitslosigkeit betroffen sind, sondern nur noch einer. Das ist der Stadtbezirksverband. Nehmen wir einfach ein Berufsbild der Betroffene gewissermaßen. Ja. Weil auch hier das Phänomen ist, die Leute sind so vor sich hin betroffen, quasi auch in ihrer Freizeit, jeder für sich, ohne eine solide, fundierte Ausbildung. Und an deren Stelle soll jetzt ein wirklich qualifizierter, professioneller Betroffener sein. Richtig. Arbeitslosigkeit ist ja ein Beispiel, gibt aber auch zahllose andere Fälle, in denen man betroffen sein kann. Wir haben ein Projekt gestartet in Grimmen, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. In Grimmen, dort gibt es mittlerweile 3 Stadtbezirksbetroffene, die 24 Stunden am Tag von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Die dann auch soziologisch repräsentativ betroffen sind. Ja, die sind also 24 Stunden am Tag von Arbeitslosigkeit betroffen und entlasten damit den Rest der das heißt, Grimmer Bevölkerung von dem Betroffensein von Arbeitslosigkeit. Die sind dann nicht mehr von Arbeitslosigkeit betroffen sein. Die sind zwar arbeitslos, sind aber nicht mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Ja, ja, ja. Eine feine Unterscheidung, die im Grunde den Leuten auch nur noch beigebracht werden muss, um dieses Problem der Arbeitslosigkeit zu lösen. An deren Stelle treten drei wirklich professionell Betroffene, die dann von ihrem Institut auch bezahlt werden. Und das ist nur der Anfang, das wird sich weiter fortsetzen. Ich glaube, dass der Beruf des Betroffenen perspektivenreich ist und dass man damit auch eine gewisse Entlastung vorhandener gesellschaftlicher Diskussionen bringen kann. Gut. Ja? Nur als Ausblick auf das Jahr 1994 aus dem Laufbahnausbesserungswerk. Ich danke dir für das Gespräch, Stefan Schwarz.